Irland. Keltisches Erbe, missionarischer Eifer. Irland um 600 nach Christus. Die grüne Insel ist in der zweiten Hälfte des ersten nachchristlichen Jahrtausends geprägt durch das Gegen- und Miteinander von keltischem Erbe und christlich-missionarischem Eifer. Denn obwohl seit dem Beginn der keltischen Besiedlung mittlerweile fast 1000 Jahre vergangen sind, bestehen die althergebrachten archaischen Strukturen der keltischen Gesellschaft weitgehend unverändert fort. Will man das Spannungsverhältnis, in dem sich die irischen Christen um 600 nach Christus befinden, verstehen, muss man die gesellschaftlichen Strukturen der alten keltischen Kultur kennen. Seit der keltischen Frühzeit stellt in Irland die Familie die Grundform des Gemeinwesens dar, das durch blutsverwandtschaftliche Bande zusammengehalten wird. Ein vollständiger irischer Familienverband umfasst über die männliche Linie 4 Generationen, vom Vater bis zum Großneffen. Mehrere solcher Sippen, die im selben Territorium leben, bilden die nächsthöhere Einheit, den Stamm. An seiner Spitze steht ein gewählter König. Er gebietet über eine hierarchisch gegliederte Gemeinschaft aus viehbesitzenden und waffentragenden Freien, dem keltischen Adel, Leibeigenen und Sklaven. Jeder Stamm verfügt nicht nur über eine eigene Hierarchie, sondern auch über eine eigene Rechtsordnung und zum Teil auch über, zumindest in der Frühzeit, eigene Götter. Ist es aufgrund gemeinsamer Zielsetzungen und Interessen sinnvoll, gehen die einzelnen Stämme durchaus auch Bündnisse ein. In der Regel werden diese Zusammenschlüsse von besonders mächtigen Provinzkönigen dominiert. Gebietet ein König beispielsweise über ein Gebiet, in dem überregional bedeutende sakrale Stätten liegen, verschafft ihm das eine herausgehobene Machtposition. Im Laufe der Jahrhunderte kristallisieren sich aus diesen Bündnissen und Abhängigkeitsverhältnissen oberhalb der Stammesebene die vier klassischen irischen Provinzen Ulster, Leinster, Munster und Connacht heraus. Die Hegemonie über bestimmte Heiligtümer ist ein Machtfaktor, der sich durch die ganze irische Geschichte zieht, von der keltischen Frühzeit bis ins christliche Mittelalter. Zu den bedeutendsten sakralen Städten Irlands zählt seit jeher Tara, heute in der Grafschaft Meath, nahe Dublin gelegen. Zwar hat der Ort im christlichen Irland nicht mehr die Bedeutung, die er in der keltischen Zeit hatte. Damals wurde hier regelmäßig dem mächtigsten unter den Stammeskönigen als oberstem König und Priester sowie als Beschützer des Volkes vor den Geistern des Jenseits gehuldigt. Doch bis ins hohe Mittelalter hinein geht mit der Herrschaft über Tara ein hohes Maß an Prestige einher. Noch heute erinnern zahllose steinerne Zeugen auf den grünen Hügeln Irlands an die Siedlungen der alten irischen Gesellschaft. Überreste von über 50.000 befestigten Siedlungen, deren charakteristische Stein- und Erdwälle weder von den Kräften der Natur noch von Menschenhand zerstört werden konnten. Viele dieser Anlagen fungieren als befestigte Bauernhöfe, in denen Mensch und Tier gemeinsam leben. Aber auch befestigte Haufendörfer, nur mit Palisaden umfriedet, dienen der einfachen, zum Teil unfreien Bevölkerung als Wohnstätte. Daneben erfreut sich auch der Bau von künstlichen hölzernen Inseln an See- und Flussufern großer Beliebtheit. In solchen Bauten residieren vielfach auch die lokalen Stammeskönige. Eine weitere, nicht minder wichtige Form der Behausung stellen unterirdische Wohnräume dar. Einige dieser weitläufigen Anlagen bestehen aus regelrechten Labyrinthen von Räumen, die nicht nur zum Wohnen, sondern auch als Zufluchtsstätte dienen. Eine Skizze der althergebrachten Strukturen der irischen Gesellschaft bliebe lückenhaft, würde man nicht auf die Rolle der Frau hinweisen. Obwohl die archaischen Strukturen zweifelsohne patriarchalisch geprägt sind, verfügen die Frauen seit der keltischen Frühzeit über ein hohes Maß an Rechten und Freiheiten, die gerade im Vergleich mit dem kontinentalen Europa ihresgleichen suchen. So kommt dem Mann nicht zwingend die beherrschende Rolle in der Familie zu. Diese Position wird vielmehr ganz pragmatisch nach Abstammung und nach Vermögen zugewiesen. Sind beide Ehepartner von gleicher Herkunft und gleich vermögend, gelten sie rechtlich als gleichberechtigt. Ist die Ehefrau jedoch weniger vermögend als ihr Gatte und von niederem sozialem Rang, sind ihre Rechte stark eingeschränkt. Ist sie aber gar sozial höher gestellt und vermögender als ihr Ehemann, dann nimmt sie auch die Rolle des Familienoberhauptes wahr. Der Mann besitzt in diesem Fall keine Autorität und gilt als dienender Mann, respektive Untertan einer Frau. Eine Konstellation, die recht selten vorkommt, da die Familie in der Regel ein Mitspracherecht bei Eheschließungen hat, obgleich die Frau letztlich in ihrer Wahl frei bleibt. Sie kann nicht, wie in vielen anderen mittelalterlichen Gesellschaften, gegen ihren Willen verheiratet werden. Bis in die christliche Zeit hinein ist auch die Ehescheidung erstaunlich unkompliziert. Wie in vielen anderen Bereichen hat sich auch hier das keltische Erbe gegenüber den neuen christlichen Dogmen durchgesetzt. Die Ehe wird seit alters her als rechtliches Vertragsverhältnis betrachtet, das keinen Bestand mehr hat, sobald eine der beiden Parteien die Vorschriften des Ehevertrages verletzt. Ein Mann hat somit bereits ein Recht auf Scheidung, wenn seine Frau ihn mit den Worten beschimpft, »Schande komme über deinen Bart«. Eine Frau kann umgehend die Scheidung verlangen, wenn sich ihr Mann des Ehebruchs schuldig macht. Aber auch außerhalb der Ehe genießt die Frau im keltischen Irland eine große Freizügigkeit. So sind ihr keine gesellschaftlichen Positionen verschlossen. Sie kann Erzieherin, Seherin, Magierin und sogar Königin werden. Daran ändert sich auch im christlichen Irland zunächst einmal wenig. So ist es hier lange an der Tagesordnung, dass Frauen einen Teil des Gottesdienstes zelebrieren. Auch gibt es in Irland gemischte Klöster, in denen Mönche und Nonnen unter einem Dach leben. Zustände, die von Klerikern auf dem europäischen Kontinent aufs Heftigste kritisiert wurden. Bis in unsere Tage hinein ist Irland nicht nur ein sehr religiöses Land, sondern auch ein Land, in dem Märchen und Mythen einen großen Stellenwert besitzen und liebevoll gepflegt und erzählt werden. Denn Geister, Elfen, Feen und Unholde spielen seit jeher eine große Rolle für das Selbstverständnis und die Identität der irischen Gesellschaft. Auch diese Tradition hat ihren Ursprung in der keltischen Zeit und wird im christlichen Mittelalter unverändert weitergeführt. In alter Zeit sind es sogenannte Dichterfürsten, die Aufgabe haben, die Verbindung zwischen der mythischen Welt und den Menschen herzustellen. Sie sind umfassend gebildet und gehören als Gelehrte der gesellschaftlichen Elite an. Eine Sonderstellung unter den Gelehrten nehmen die Druiden ein. Sie sind die eigentlichen Priester der alten keltischen Religion. Diese ist, wie die meisten anderen alten Religionen auch, keine homogene Lehre, sondern ein Konglomerat aus zeitlich und örtlich unterschiedlichen Glaubensinhalten. Zusammengehalten wird der keltische Mythos vom Zusammenspiel einiger weniger Hauptgottheiten. Um diese Figuren kreisen, je nach Stamm und Epoche variierend, unzählige andere göttliche Gestalten. Auf diese festgefügte gesellschaftliche Struktur mit ihren archaischen Mustern, Mythen, Göttern, Ritualen und Heiligtümern trifft im frühen Mittelalter das Christentum. Es sind Missionare vom Festland, die den neuen Glauben auf die grüne Insel an der Peripherie Europas bringen. Für viele ist immer noch der irische Nationalheilige St. Patrick derjenige, der den Iren das Christentum gebracht hat. Tatsächlich gab es aber zum Zeitpunkt der sagenumwobenen Ankunft Patricks im Jahr 431 nach Christus bereits seit über 100 Jahren praktizierende Christen auf der Insel. Heute nimmt man an, dass Patrick zwar einen großen Anteil an der Missionierung der Grünen Insel gehabt hat, aber dass sowohl vor, während als auch nach seiner Wirkungszeit eine ganze Reihe anderer Missionare aus Rom und vor allem auch aus Gallien auf der Insel wirkten und maßgeblich an der Durchsetzung des Christentums mitwirkten. Das gerade zu Anfang sehr zurückhaltende und vorsichtige Verhalten der Missionare trägt wesentlich dazu bei, den neuen Glauben auf der Insel zu verbreiten und ihm einen festen Platz in dem bestehenden Gefüge aus archaischen Stammesstrukturen und keltischen Mythen zuzuweisen. Die christlichen Prediger erinnern viele bislang heidnische Iren an ihre eigenen keltischen Druiden, zumal die Missionare viele der überlieferten Zeremonien und Gepflogenheiten adaptieren und sie lediglich neu interpretieren. Die christliche Mission führt also nicht zu einem Zusammenprall der Kulturen, sondern vielmehr zu einem Zusammenfluss verschiedenster Komponenten, alter wie neuer, aus dem etwas Spannungsreiches Neues entsteht. Ein Vorgang, der auch in anderen Teilen der Welt, beispielsweise im Imperium Konstantins des Großen, in der Vergangenheit erfolgreich vollzogen worden ist. In diesem Sinne werden auch in Irland bereits vorhandene vorchristliche Stätten und Rituale genutzt. Die Missionare stülpen ihnen einfach eine neue, eine christliche Bedeutung über. Damit wird zum einen der heidnischen Bevölkerung die Gewöhnung an den neuen Glauben leicht gemacht, zum anderen macht das Christentum gleichzeitig durch die Annexion der keltischen Stätten seine neue Vormachtstellung deutlich. So verwundert es nicht, dass zunächst einmal fast alle christlichen Stätten direkt an oder in unmittelbarer Nähe von früheren heidnischen Kultstätten entstehen, so auch in Tara. Diese Übernahme führt außerdem dazu, dass viele heidnische Bräuche, wenn auch in neuem Gewand, bis heute überdauert haben. Insbesondere jahreszeitlich bestimmten Feiertagen oder alten Gottheiten kommt diese Praxis der Transformation zugute. Ein gutes Beispiel hierfür ist die heilige Brigid von Kildare. Sie war ursprünglich eine der höchsten keltischen Gottheiten und wurde als Göttin der Dichtung, der Musik, der Bildung, der Heilung und der Fruchtbarkeit verehrt. Die Attribute der keltischen Göttin werden auf die christliche Schutzheilige übertragen, deren Festtag schließlich am 1. Februar, dem ehemaligen heidnischen Frühlingsfest, gefeiert wird. Gemäß den Gesetzmäßigkeiten der keltischen Gesellschaftsstrukturen spielen auch im mittelalterlichen christlichen Irland sakrale Zentren eine wichtige Rolle im politischen Machtgefüge. Vor allem ab dem 7. Jahrhundert bilden sich auf der Insel klerikale Dynastien und monastische Föderationen heraus. In diesem Zusammenhang sei als Beispiel das Kloster Clonmacnoise in Zentralirland genannt. Einst als Einsiedelei von einem Tischlersohn gegründet, entwickelt sich Clonmacnoise über die Jahre zu einer bedeutenden Kirchenstadt, die sich über mehrere Kilometer entlang des Shannon erstreckt. In seiner Blütezeit kontrolliert das Kloster eine stattliche Zahl von Tochterklöstern und Kirchen in ganz Irland. Clonmacnoise ist integraler Bestandteil eines autonomen Stammes, an dessen Spitze ein weltlicher Fürst steht. Aber auch die Äbte der Klosterstadt verfügen über einen beachtlichen Einfluss, den sie geschickt zu ihren Gunsten nutzen. Sie locken die Fürsten ihrer Umgebung mit dem Versprechen auf kirchlichen Segen und ein stattliches Grab auf dem großen Klosterfriedhof. Dafür erhalten sie ein Mitspracherecht in Landesangelegenheiten, das sich sehr oft auch in barer Münze auszahlt. Die großen Klöster Irlands neben Clonmacnoise sind dies vor allem Iona, Armagh, Kildare und Glendalough, sind aber nicht nur Zentren politischer Macht, sondern auch Stätten kultureller Blüte und wissenschaftlichen Fortschritts. Denn an den renommierten Klosterschulen wird die angehende irische Elite ausgebildet. Es sind die Klöster, von denen aus nicht nur der kirchliche, sondern auch der kulturelle und politische Austausch erfolgt, und dies weit über die Inselgrenzen hinweg. Denn die irischen Mönche sind gern gesehene Gäste auf dem europäischen Kontinent. Ihr Ruf, den sie sich über Jahre als hochgebildete und kultivierte Kirchenmänner auf den britischen Inseln in Südwest- und Zentraleuropa erworben haben, geht ihnen stets voraus. Und so gehen in diesen Territorien zahlreiche Klostergründungen auf irische Missionare zurück. Seit dem 8. Jahrhundert setzt sich auf der grünen Insel endgültig der Begriff vom christlichen Königreich durch. Die Durchdringung der alten keltischen Gesellschaft mit den neuen christlichen Leitbildern ist gelungen. Doch für die Insel bricht nun eine alles andere als ruhige Zeit an. Denn um 800 sind es ungebetene Besucher aus dem Norden Europas, die den Frieden stören. Die Wikinger. Irland hat schon viele Eroberer kommen und gehen sehen. Und auch den Einfall der Wikinger wird die grüne Insel überstehen. Auch sie werden ihre Spuren hinterlassen, genau wie die Völkerscharen vor ihnen. Doch die Entwicklung zur christlichen Insel im Nordwesten Europas können auch diese seefahrenden Krieger und Eroberer weder aufhalten noch rückgängig machen. Nachdem wir bisher das christliche Abendland bereist haben und im Reich Karls des Großen, in Byzanz und in Irland gesehen haben, wie das Christentum im Laufe der Jahrhunderte Einzug in das Leben der Menschen gehalten hat und die westliche Hemisphäre prägt, wenden wir unseren Blick nun nach Osten und betrachten das Volk genauer, das uns bisher höchstens als Widersacher der christlichen Sache begegnet ist, die Araber. Die antike Welt hat nur zwei Großmächte gekannt, die sich zumeist erbittert bekämpften. Die hellenistische Welt im Westen mit dem römisch-byzantinischen Reich als ihrem Erben und das persische Großreich unter den Achämeniden, den Parthern und schließlich unter den Sassaniden im Osten. Im 7. Jahrhundert aber betritt ein dritter Akteur die Bühne des Weltgeschehens, das islamische Kalifenreich. Auf der arabischen Halbinsel entsteht ein Staatsgebilde, das alsbald zu expandieren beginnt und genau wie seine beiden großen antiken Vorbilder nach imperialer Macht strebt.